Materialismus war immer genötigt, gegen den Idealismus mit der unaufhebbaren Bindung an den Körper zu argumentieren. Die hundertfach wiederholten Argumente gegen einen, der sich auf Selbstständigkeit und Macht seines Geistes berief, er solle nur einmal eine Weile aufhören zu essen und er werde sehen, was mit diesem Geist geschehe, bleiben beweiskräftig, aber freudlos. Der Einwand Benjamins aber sollte reicher machen, nicht ärmer. Reservoirs anzapfen, verschüttet es ans Licht bringen. Das setzt voraus, dass die Überlegung an der Stelle ansetzt, wo wir leiblich immer schon vergesellschaftet sind. Wie soll das sein? Naja, die Stadt, die wir bewohnen, die Straße, durch die wir gehen, der Zug, in den wir fahren, die Menge, in der wir uns drängen, die haben uns alle schon ergriffen, geknetet, gebalgt und imprägniert, noch bevor wir auch nur einem von ihnen bewusst entgegentraten. Nicht die freilich unübersehbare Gemeinsamkeit des Arbeitens steht hier im Vordergrund, sondern zunächst einmal die des bearbeitet worden Seins. Benjamin sieht das manchmal direkt behavioristisch, indem er etwas Himmel zitiert, das Fahren in der Straßenbahn ist peinlich, weil man sich damals in langen Reihen dauernd anstarren muss, man sieht aber hört nicht, was für Reaktionsformen entwickeln die Leute. Kann man heute noch im Fahrstuhl beobachten, man ist mit wildfremden Leuten im Fahrstuhl, dass man pausenlos gebahnte Reflexe aussendet, wegguckt und so weiter. Das ist gemeint, praktisch in unserem Körper haben wir gespeichert alle Wohnungen, in denen wir lebten, alle Gänge, durch die sie uns kanalisiert hatten, alle Haltungen, die wir im Schulzimmer einzunehmen hatten und so weiter. Insofern ist also dieser Leib nicht einfach ein isoliertes Männchen auf dem Schachfeld, sondern eine Art von Knotenpunkt, in dem sich all das zusammenfasst, was von außen und von der Umwelt in uns sich als Reflex gespeichert hat. Die Frage ist dann natürlich bloß, gebahntes Reflexwesen sein ist ja nicht besser als Hamster im Rad. Wie komme ich über den Reflex raus und ergreife das, was Kitzler ja bloß nicht ergriffen hat? Mit seiner Vorstellung vom bearbeitet worden sein, schrammt Benjamin gefährlich an Positionen, die zur Selbstbeschwichtigung schon lange entwickelt wurden. Man kann da nämlich scheinbar sagen, wir haben schon alles gemeinsam. Was ist da noch an Eigentumsfragen zu mäkeln? Ja, es ließe sich fortschreiben zu Volk und Nation, in denen angeblich die Gemeinsame schon wie ein Bankguthaben niedergelegt wäre. Benjamin hat dagegen Vorkehrungen getroffen. Wie versäumt er hinzuzusetzen, dass die gemeinsame Umwelt, die uns walzt und beutelt, einmal hergestellt wurde? Sie liegt nicht irgendwo und wartet. Und noch entscheidender, diese gesellschaftliche Umwelt prägt uns zwar, aber wir werden unter den bestehenden Verhältnissen auch immer um sie betrogen. Es gerät uns nichts davon so vor Augen, noch weniger in die Hände, dass wir es dauerhaft in Besitz nehmen könnten. Enteignung, Beraubung solcher Art sucht Benjamin noch im Oberflächlichsten. Um sie aufzuheben, wäre aber die Umwälzung einer Weltordnung mit all ihren Rechten, Besitzverhältnissen und Machtstrukturen nötig. Nun, nur um zum Abschluss dieses Teils den Zusammenhang zu zeigen. Wie hängt nun diese Vorstellung der negativen Theologie, die Vorstellung alles ist Sprache und die Vorstellung von dem Materialismus des menschlichen Leibes zusammen. Ich gehe aus von der These 2 aus dem geschichtsphilosophischen Thesen. Benjamin schreibt, das Bild vom Glück, das wir hegen, ist durch und durch von der Zeit fingiert, in welche der Verlauf unseres eigenen Daseins uns nun einmal verwiesen hat. Glück, das Neid in uns erwecken könnte, gibt es nur in der Luft, die wir geatmet haben, mit Menschen, zu denen wir hätten können reden, mit Frauen, die sich uns hätten geben können. Es schwimmt mit anderen Worten in der Vorstellung des Glücks unveräußerlich die der Erlösung mit der Vorstellung von Vergangenheit, welche die Geschichte zu ihrer Sache macht, verhält es sich ebenso. Ist denn so, dann sind wir auf der Erde erwartet worden. Damit treten die drei Elemente zusammen. Theologisch geht Benjamin vom Eingedenken aus. In seiner negativen Vorstellung soll die Menschheit als Ganze und Geeinigte, wenn sie geeinigt wäre, der Bitte nachkommen, die sich einst an Gott gerichtet hat. so wie in der jüdischen Überlieferung der Kaddisch oder in der katholischen, zum Beispiel beim Totengebet, heißt es: O Herr, schau nicht an nach deiner Gerechtigkeit, was dein Diener in irdischer Schwäche gefehlt hat, sondern gedenke seiner in deiner Barmherzigkeit. Dieses Gedenken wird radikal säkularisiert.